Kundgabe 6039. Empfangen durch Beata Dudda am 31.08.1954. Zeichen und Wunder der Endzeit. Falsche Christi und Propheten. Alles will ich für euch tun, um eure Seelen zu retten vor dem Untergang, vor nochmaliger Bannung in den Schöpfungen der neuen Erde. Dennoch muss alles im Rahmen des Natürlichen geschehen, um euch nicht zur Annahme des Glaubens zu zwingen, um euch in vollster Willensfreiheit die Entscheidung treffen zu lassen. Doch ich helfe nach, durch ungewöhnliche Erscheinungen aller Art, durch die ich euch Menschen zum Nachdenken veranlassen will. Ebenso wird aber auch mein Gegner auf euch einwirken wollen. Auch er wird euch durch Erscheinungen beunruhigen, die aber das Gegenteil bewirken sollen, den Glauben an mich zu zerstören. Kann euch Aufklärung gegeben werden über solche ungewöhnliche Erscheinungen, dann werdet ihr auch die satanische Einwirkung erkennen. Ohne Aufklärung aber seid ihr geneigt, sein Werk als Entäußerung meiner Allmacht anzusehen, und ihr könnet dann in arge Zweifel geraten an meiner Liebe und Weisheit. Denn was er euch vor Augen stellt, wird niemals einem edlen Zweck dienen, doch schlechte Folgen nach sich ziehen. Wodurch ich aber eure Seelen gewinnen will, das wird immer nur meine Liebe und Weisheit verraten. Es wird immer etwas sein, was euch diene zur Erkenntnis, was euren Glauben an mich erwecken und kräftigen soll. Was von mir kommt, muss gute Auswirkung haben und wird an diesen auch als mein Werk zu erkennen sein. Und darauf soll in der letzten Zeit vor dem Ende geachtet werden. Denn es werden viele Dinge geschehen, die euch Menschen ungewöhnlich erscheinen und euch darum auch beeindrucken. Und es wird euch möglich sein, zu unterscheiden, wenn ihr guten Willens seid. Denn der Satan kann sich nicht verbergen, und alle seine Werke verraten ihn an ihren Folgen. Darum hütet euch vor falschen Christi und falschen Propheten. Auch sie werden auftreten vor dem Ende, gleich wie ich rechte Propheten erstehen lasse, die mich und meinen Namen verkünden sollen und deren Sendung ich auch durch Zeichen und Wunder bestätigen werde. Und es wird mein Gegner auch Zeichen und Wunder tun, die aber sehr leicht zu durchschauen sind, weil sie das verraten, was die rechten Propheten und Künder meiner Lehre brandmarken. Weltliche Erfolge, Stärkung irdischer Macht und Irrlehren, die ein verzerrtes Bild von mir geben, also den Glauben an mich untergraben. Und so euch Menschen etwas rätselhaft erscheint und ihr selbst euch keine Erklärung zu geben vermögt, so achtet nur auf die Auswirkung. Achtet darauf, welche Triebe in den Menschen erweckt werden und ob sie geeignet sind, den Glauben an mich erstehen zu lassen oder ob ich als Gott und Schöpfer von Ewigkeit dadurch in Misskredit gebracht werde, ob man meine Liebe, Weisheit und Allmacht damit in Frage stellen, also den Glauben an mich als zweifelhaft hinstellen will. Und ihr werdet erkennen, welcher Geist am Werk ist. Ihr werdet denken an meine Warnungen vor falschen Christi und falschen Propheten. Meine Zeichen und Wunder aber können euch zum Glauben führen, denn sie beweisen deutlich eine Macht, die euch wohlgesinnt ist und die euch erretten will vom geistigen Tode, solange noch Zeit ist. Achtet dieser Zeichen, denn auch sie künden euch das nahe Ende, und sie sollen sprechen zu denen, die sich noch nicht restlos entschieden haben für meinen Gegner. Amen.